das Immunsystem und unsere Bakterien. Jeden Tag könnten wir mehrere Male sterben. Wir bekommen Krebs, beginnen zu schimmeln, werden von Bakterien angeknabbert oder von Viren infiziert. Jeden Tag wird uns mehrere Male das Leben gerettet. Seltsam wachsende Zellen werden abgetötet, Pilzsporen werden eliminiert, Bakterien zerlöchert und Viren durchgeschnitten. Diesen angenehmen Service erledigt unser Immunsystem mit sehr vielen kleinen Zellen. Es verfügt über Experten zur Erkennung von Fremden, über Auftragskiller, Hutmacher und Streitschlichter. Sie alle arbeiten Hand in Hand und machen das bemerkenswert gut. Der größte Teil unseres Immunsystems, etwa 80%, sitzt im Darm. Und das aus gutem Grund. Hier steht nämlich die Hauptbühne für ein bakterielles Woodstock und das sollte man unbedingt mal gesehen haben als Immunsystem. Die Bakterien sitzen in einem abgesteckten Reservoir, der Darmschleimhaut, und rücken nicht bedrohlich nahe an unsere Zellen. Das Immunsystem kann hier mit ihnen spielen, ohne dass sie gefährlich für den Körper werden. So können unsere Abwehrzellen viele neue Arten kennenlernen. Trifft eine Immunzelle zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Darms auf ein bekanntes Bakterium, kann sie schneller reagieren. Das Immunsystem muss im Darm wahnsinnig aufmerksam sein. Es muss dauernd seinen Verteidigungsinstinkt unterdrücken, um die vielen Bakterien dort am Leben zu lassen. Gleichzeitig muss es zu gefährliche Wesen in der Masse erkennen und aussortieren. Wenn wir zu jedem unserer Darmbakterien "Hi" sagen würden, kämen wir mit etwa 3 Millionen Jahren ganz gut hin. Unser Immunsystem sagt nicht nur "Hi", es sagt eben auch noch "Du bist ganz okay" oder "Du gefällst mir tot besser". Außerdem, und das klingt im ersten Moment vielleicht etwas befremdlich, muss es zwischen den Bakterienzellen und den eigenen menschlichen Zellen unterscheiden können. Das ist nicht immer ganz einfach. Auf der Oberfläche mancher Bakterien befinden sich nämlich Strukturen, die denen unserer Kleinkörperzellen ähneln. Bei Bakterien, die Scharlachangina verursachen, sollte man deshalb nicht zu lange mit Antibiotika warten. Wird die Krankheit nicht rechtzeitig bekämpft, kann das verwirrte Immunsystem versehentlich Gelenke oder andere Organe misstrauisch angreifen. Es hält dann beispielsweise unser Knie für einen miesen Halswehverursacher, der sich da unten versteckt hat. Das passiert nur in seltenen Fällen, aber es kann passieren.